Was eine verständige Hausfrau ernstlich will, wird sie bei ihrem sie achtenden und durchdauernde Bande einer langen, glücklichen Ehe an ihr hangenden Gatten immer durchsetzen. Folglich gelang es auch der Gemahlin des Herrn Oberältesten, diesen dahin zu bringen, dass er die Kaution für Simeon übernahm. Doch als es geschehen, als der Bedrohte gesichert war, da regten sich in des Biedermannes Kopfe vielfältige Bedenklichkeiten. Herr Singwald erinnerte sich daran, mit welch eifriger Hast Simeon sich gleichsam in ihre Dienste gedrängt hatte, als er in Teplitz vernahm, dass Riga ihre Heimat sei. Er zog in Betrachtung, dass die häufigen Besucher einer, wie es hieß, in der Nähe von Boldera erst entdeckten Muhme, dass die ganze geheimnisvolle Muhme selbst schon seit einigen Monaten verdächtig erschienen, dass die Person unbedenklich Teilnehmerin heimlicher Durchsteckereien sei. Es beängstigte ihn die Aussicht, an diesen zweideutigen Menschen jetzt gekettet zu sein. Wollte er ihn als Diener behalten, bis die Geldaffäre sich abgewickelt habe. Kurz, derselbe Simeon, der ihm seither eine gefällige Umgebung gewesen, wurde ihm plötzlich zu einer aufgezwungenen Last. Und beide Teile traten dadurch in eine heimliche Verstimmung gegeneinander, die den Herrn unfreundlich, ärgerlich, den Diener mürrisch und verdrossen machte, die sich unvermeidlich auf das ganze Hauswesen übertrug, Dorchen und Lieschen in offene Feindseligkeiten verwickelte, sogar den allwöchentlichen Tischgästen nicht entging. Dennoch billigten die Letzteren allgemein, dass die Herrschaft ihren Diener im Unglücke nicht verlassen habe. Besonders lebhaften Teil an Simeons schwerem Verluste nahm Iwan. Er hatte ja mit eigenen Augen gesehen, wenn sein Herr Muschkin aus der eisernen Geldkiste im Schlafstübchen einen Beutel mit Dukaten hervorgeholt und einen derselben nach sorgfältigem Prüfen und Wägen dem Gaspodin-Kammerdiener gegen 3 Silberrubel nebst Ajo vertauscht. Ein kleines, dünnes Goldplättchen für 3 dicke, große silberne Taler. Welchen Wert musste dieses Gold doch haben? Und welches Unglück für Simeon, alle Ersparnisse, die er darin angelegt, so auf einen Schlag zu verlieren. Ach, seufzte Iwan, könnt ich Gold erschwingen. Ich wollte keinen Handel treiben, keine Waren einkaufen, keinen Zoll betrügen. Ich wollte nur so lange sammeln, bis ich genug hätte, dass ich mich meinem Herrn in Narva abkaufte und frei würde. Dieser Wunsch, nicht mehr Leibeigener zu sein, der in den Umgebungen seiner Heimat wahrscheinlich gar nie in ihm aufgewacht wäre, hatte hier, wo es keine Leibeigenschaft gibt und wo er die ärmsten Burschen um sich her wegen dieses Vorzuges beneidete, so tief in ihm Wurzel geschlagen, dass er fast von nichts mehr redete als davon. Stattete er zur Abendstunde seinen gewöhnlichen Besuch beim Gönner Isaac im Stalle ab und nahm ihn dieser dann mit hinauf zu Lieschen in die Küche, wo auch Simeon nicht fehlte, da unterließ Iwan nie, seine Dukatenfantasie anzustimmen, wobei er Simeon stets mit Vorwürfen überhäufte, dass dieser so leichtsinnig spekuliert habe. »Du weißt den Teufel, dummer Junge«, entgegnete ihm der Getadelte dann, »wer einem zumute ist, der wenig hat und vor Ungeduld brennt, dass er bald mehr haben möchte. Du faselst immer von deiner Leibeigenschaft und willst dich loskaufen. Wir Livreediener sind auch eine Art von Leibeigenen. Wir Dienstboten sämtlich, wir leben auch in der Sklaverei. Nicht wahr, Lieschen? Ich möchte auch lieber mein eigener Herr sein, als auf Herrn Singwald lauern, bis er spät abends aus der Muße kommt, um ihm die Stiefel auszuziehen. Deshalb habe ich meine 2 goldenen Eierchen einem wilden Vogel zum Brüten unterlegt, weil ich hoffte, es würde was Rechtes herauskriechen und von der Brut würde ich neue Zucht fortpflanzen. Das Biest hat so laut geschrien, dass mein Nest verraten wurde und sie haben mir es weggenommen. Wer kann für Unglück? Aber du hast ja das volle Nest ganz in der Nähe. Dein alter Geizkragen sitzt da im Golde bis über die Ohren. Du brauchst nur einen klugen Griff zu tun und hast mehr, als man braucht, 3 solcher Iwans loszukaufen. »Wei, Simeon«, rief Lieschen zornig, »was geben Sie dem Iwan für schlechte Lehren, wenn's auch nur Spaß ist, das weiß ich. Der Junge könnte es für ernst halten.« »Er wird sich hüten«, sagte Simeon. »Er weiß am besten, dass man in Muschkins Kasten keinen Griff tut. Den hält der Alte fest verschlossen und der Schlüssel liegt bei Nacht unter seinem Kopfkissen. Nicht wahr, Iwan? So ist's?« »Unter dem Kopfkissen, freilich. Um 6 Uhr schließt er den Laden. Dann bringe ich ihm Wasser.« Das kocht er im eisernen Öfchen, macht sich einen steifen Grog, mit dem trinkt er sich ins Bette. Mich aber schickt er in mein Schlafkämmerchen und verriegelt die kleine Türe, die aus einem Stübchen in den Hausflur führt. Da sehe ich ihn nicht eher wieder, als wenn er frühmorgens ans Fenster kommt und durchs Gitter hinausruft, Iwan, ich bin lebendig. Da lachen jedes Mal die Weiber, die oben wohnen, aus ihrer Küche heraus, und mein Ross wiehert, guten Morgen, denn das kennt seine Stimme sehr wohl. Isaak nickte beifällig, versichernd, dass Pferde ungleich verständiger wären als die meisten Menschen. Auch knüpfte er daran eine Belobigung Iwans, auf Muschkins Pferd gegründet, welches unter seiner Pflege sichtbar gedeihe. »Gewiss, mein Söhnchen«, sprach er väterlich, »sobald Isaak zu alt und schwach ist, Herrn Singwalds Pferde zu pflegen, kein anderer als du betritt meinen Stall. Dafür lass mich nur sorgen.« »Wohl bekomm's ihm«, sagte Simeon, »aber mir will ich wünschen, dass ich nicht mehr Zeuge seines Glückes bin. Ich habe es herzlich satt hier im Hause und hielte mich nicht etwas zurück«, mit einem Seitenblick auf Lieschen. »Ich wär schon über alle Berge.« »Wie wollten Sie das auch anfangen, guter Simeon?« fragte Lieschen, halb gekränkt durch seine Äußerung, halb geschmeichelt durch seinen Seitenblick. »Sie dürfen ja gar nicht weg aus Riga, ihr nicht.« »Da sitzt's eben«, fuhr Simeon fort, »dass er für mich Kaution gestellt, liegt mir auf der Brust und verbittert mir den Aufenthalt. Seitdem ist er nicht mehr wie sonst. Er sieht mich nur mit scheelen Augen an, als wollte er es mir absehen, dass ich nicht 1000 Rubel wert sei. Und die Madame lässt mich auch entgelten, dass sie für mich bei ihm vorgebeten. Auf jeder Butterschnitte krieg ich's mitzuessen. Wollen's nun die unausstehliche Dore mit ihrem Lauschen und Horchen und Beobachten. Hat sie mir nicht schon meine Muhme verscheucht durch ihr gehässiges Wesen? Es ist wahr, die Muhme macht sich jetzt recht selten. Und das tut mir leid, denn es schwatzt sich prächtig mit ihr. Sie ist eine Frau, die viel erlebt hat. Anfänglich meinte ich, der weite Weg halte sie jetzt im Winter zurück. Aber weil ich ihr manchmal auf dem Markte begegne, glaube ich doch, sie bleibt aus wegen Durchens spitzen Reden.« »Weiberzungen«, rief der alte Isaak, »lauter Wascherei. Komm, Iwan, in Stall.« Immer, wenn das Gespräch diese Wendung nahm, schlug Simeon den beiden Russen, dem Jungen und dem Alten, freundlich vor, mit ihm zu gehen. Sie nahmen es jedes Mal dankbar an, denn sie wussten, was ihre harrte. Und Simeon, als ob er die Verluste, die ihn getroffen, gar nicht empfände, sondern reichlich bei Kasse wäre, unterließ nicht, sie mit einem Glase warmen Punsches zu bewirten, worin Wasser eine sehr untergeordnete Rolle spielte. Es schien ihm Behagen zu machen, dass Iwan, während Isaak mit jedem Schluck stiller und nachdenklicher wurde, sich desto gesprächiger zeigte. Des Burschen Golddurst wurde durch Punsch nicht gelöscht, wurde nur heißer, und unermüdlich kam er auf seinen Loskaufungsplan zurück. »Wenn der nicht noch einmal seinen Muschkin beraubt«, pflegte Simeon dann beim Auseinandergehen dem schweigseligen Isaak zuzuflüstern, »so will ich keinen Punsch mehr machen.« »Das wäre schlimm«, äußerte dann Isaak und strich seinen Bart. »Das wäre schlimm, Brüderchen, sehr schlimm für Isaak. Aber rauben darf der Junge nicht. Vielleicht schenkt ihm sein Alter, was er kostet.« »So sieht er auch gerade aus, der gütige Herr Muschkin«, äußerte Simeon. »Ich habe ihn kennengelernt, wenn er mir meine Dukaten zuwog. Pinkus schwört, dass nicht einer vollwichtig war. Solch ein Knicker und Wucherer. Na, gute Nacht, Isaak.« Es mag gegen Ende des Monats Februar russischer Zeit, folglich bei uns zu Lande schon März gewesen sein, wo blaue Veilchen blühten, was sie jenseits des Njemen und der Düna freilich bleiben ließen, als eines Morgens die Mitbewohnerinnen des alten finsteren Gebäudes, worin Muschkin hauste, sehr erstaunten, des Mannes Pferd fortdauernd ängstlich wiehern zu hören, ohne doch den wohlbekannten Ruf »Iwan, ich bin lebendig« zu vernehmen. Auch Iwan, der heitere Sänger, der jeden Tag mit seiner sanften Stimme zu begrüßen pflegte, ließ sich heute nicht bewundern. »Sie werden sich gestern abends alle beide einen tüchtigen Rausch angetrunken haben, und deshalb können Sie noch nicht auf Ihren Beinen stehen, Herr wie Knecht.« Dies war die Erklärung, welche den meisten Beifall fand, und wobei sich das weibliche Beobachtungskorps fürs Erste beruhigte, als jedoch um 8 Uhr von einer zum Bäcker entsendeten Magd die unerhörte Kunde mitgebracht wurde, Herr Muschkins Ladentür sei noch nicht geöffnet und ein Mensch, der Kaviar kaufen wolle, um ihn mit einer Gelegenheit, die sogleich aufbreche, aufs Land zu senden, poche sich die Fingerknöchel wund, aber vergebens. Da stieg mit dem nebelgrauen kalten Morgenhauch eine Art schauerlicher Ahnung in den Kaffeeschwestern empor. Und sie beschlossen, sich fragend und forschend an Iwan zu wenden. Ihrer zwei gingen nach ängstlichem Zögern endlich zum Stalle hinab. Ihre Neugier zeigte sich stärker als das Grausen vor irgendeiner unheimlichen Entdeckung. Die Stalltüre war fest verschlossen. Sie rüttelten daran. Sie riefen Iwans Namen. Sie pochten erst mit den zusammengeballten Händen, dann mit großen Holzstücken heftig dagegen. Es ward ihnen keine Antwort zuteil als das klagende Wiehern des Pferdes, welches fast wie eines Menschenjammer klang. Jetzt wendeten sie sich dem kleinen vergitterten Fenster zu, wodurch Muschkins Schlafgemach sein weniges Licht empfing. Da entdeckten sie sogleich, wie das Eisengitter nur angelehnt auf der Mauer stand, wie alle dicken Stäbe von den Backsteinen abgelöst und morsch durchgefressen waren. In den dahinter befindlichen Fensterflügeln waren die Glasscheiben ausgebrochen. Drin im Zimmer herrschte Finsternis. Das Tagesschein genügte noch nicht, sie zu erhellen und klare Ansicht zu gewähren. Nur die feurigen Augen des großen Katers funkelten, zwei kleinen brennenden Kugeln gleich, aus einem ganz dunklen Winkel. »Hier ist Mord und Totschlag geschehen! Ein Raubmord ist vorgefallen!« schrien beide Weiber zugleich, und augenblicklich entflohen sie mit allen Zeichen des Entsetzens, um sich zum Priesthaft des Quartiers zu begeben und Anzeige zu machen. Der uns bereits bekannte Polizeibeamte Schloss fand sich ohne Aufschub an Ort und Stelle ein. Unterwegs schon hatte er sich genaueren Bericht über Muschkins Häuslichkeit, dessen Lebensweise und Umgebungen abstatten lassen. Folglich trat er hinlänglich vorbereitet auf den Schauplatz der Tat und übersah mit praktischer Zuversicht den Zusammenhang. Des Fenstergitters zwei fingerstarke Eisenstäbe waren nicht allein durchgefeilt, sondern offenbar von einer scharf ätzenden Flüssigkeit zernagt, die zu wiederholten Malen aufgestrichen wochenlang gewirkt haben musste. Er nahm die schwere Masse von der Fensterbrüstung herab und schwang sich rüstig hinein. Seine Soldaten und die zitternden Weiber drängten sich nah heran, um zu erfahren, wie es da drinnen aussähe. Noch konnten sie nicht viel erblicken. Das erste aber, was sie hörten, war ein lauter Schrei des Pristav, dem der Kater auf den Leib sprang, wo sich das Tier so fest in seine Uniform einkrallte und biss, dass es nicht abzuschütteln war. Schloss ließ es ruhig hängen, behielt kaltes Blut genug, sein Feuerzeug aus der Tasche zu nehmen, Licht zu machen und das Wachskerzchen in seiner kleinen Laterne anzuzünden. Nun gewannen die Zuschauer am Fenster freie Übersicht. Da lag der reiche Teehändler, im Blute schwimmend, mit zerschlagenem Hirnschädel, von unzähligen Wunden im Gesichte und an der Brust entstellt auf dem Lager. Ohne Zeichen des Lebens. »Wei!« jammerten die Weiber. »Da konnte er freilich nicht in den Stall rufen, Iwan, ich bin lebendig.« Nun erst, als diese traurige Überzeugung gewonnen war, dachte der von seinem Amtseifer Beseelte daran, sich des wütenden Katers wieder zu entledigen. Die Polizeisoldaten wollten das Tier mit ihren Säbeln herunterhauen, doch das gab Schloss nicht zu. Erstens, sagte er, wäre seine Grausamkeit, die es für seine treue Anhänglichkeit an den Ermordeten nicht verdient, und zweitens kann es uns vielleicht zur Entdeckung helfen. Wer weiß. Erst will ich's im Guten mit ihm versuchen. Darauf streichelte er liebkosend des Katers schönes Fell und wendete sich mit ihm zu der Leiche, über welche er sich hinbeugte. Da ließ jener plötzlich den festgehaltenen Rock los, fiel wie eine reife Frucht vom Baume herab auf das Bett und erhob nun ein so herzzerreißendes Gemauze, dass alle Umstehenden davon erschüttert wurden. Die nähere Beobachtung ergab, dass jenes kleine Beil, womit die tätlichen Schläge geführt wurden, noch dicht neben des ermordeten Bette auf dem Boden lag. Es war von Blutflecken voll, und die Weiber nahmen keinen Anstand, es für jenes zu erklären, womit Iwan sein Holz im Wagenschuppen zu spalten pflegte. Im Laden sowohl als auch im Schlafzimmer schien alles in der gewöhnlichen Ordnung. Kein Schrank erbrochen, keine Schublade geöffnet, kein Schloss verletzt. Die eiserne Geldkasse jedoch, die, wie man wusste, neben Muschkins Lager ihren Platz hatte und die seine Papiere und sein bares Geld bergen sollte, war nirgend zu finden. Auch der Schlüssel, von dem die Sage ging, dass er stets unter seinem Kopfkissen übernachten müsse, fehlte. Der Priester stellte Wache vor das Fenster und die Tür und schärfte die strengste Aufsicht ein, dass niemand eingelassen, nichts berührt oder aus gegenwärtiger Lage verändert werde. Dann schritt er zur Besichtigung des Stalles, dessen Türe er aufbrechen ließ, und des daran stoßenden von Iwan innegehabten Kämmerchens. Hier zeigte sich große Unordnung, wie durch plötzliche Flucht veranlasst. Einige am Boden liegende Stücke Wäsche waren entschieden aus einem rasch zusammengewickelten Bündel entfallen und deuteten auf ängstliche Eile. Bei genauer Durchsuchung ergab sich noch ein schlimmer Umstand, der fast zum Beweise wider den Entwichenen wurde. Es fand sich nämlich auf dem Grunde des Kastens, der Iwans Effekten enthalten hatte, ein kleines Fläschchen mit luftdicht schließendem gläsernem Stöpsel, welches zweifelsohne eine Flüssigkeit bewahrte, jener gleich, die angewendet worden war, des Gitters Eisenstäbe am Fenster zu zerstören. Wer der Täter sei, darüber konnte nun wohl kein Zweifel mehr obwalten. Zunächst kam es darauf an, in Erfahrung zu bringen, wo Iwan den vergangenen Abend sich aufgehalten, mit wem er verkehrt, was er getrieben habe, wann, zu welcher Stunde er den Mord möglicherweise verübt, wohin er sich auf seiner Flucht zunächst gewendet haben könne. Dass er fast allabendlich seinen alten Gönner Isaac aufsuchte und sich zu diesem ins Singwaldsche Haus begab, sobald Muschkin Feierabend gemacht, das war für die weiblichen Insassen kein Geheimnis, und sie säumte nicht, den gefürchteten Priester bestens davon zu unterrichten. Dieser, nachdem er erst seine Verhaftungsbefehle noch erneuernd deutlich gemacht, eilte zu seinem Chef, gebührend den Rapport des entsetzlichen Vorfalls zu leisten. Und als ihm durch den Polizeimeister, der ihn jedes anderen Dienstes fürs Erste entband, die dringendsten Maßregeln zur Ergreifung des Mörders zur Pflicht gemacht waren, verfügte er sich ins Haus des Oberältesten, welches wohl, seitdem es diesen Besitzer hatte, zum ersten Male durch einen Kriminalbeamten in Funktion betreten wurde. Auch machte sein Erscheinen ungeheures Aufsehen. Isaac, der gerade sein Frühstück in der Küche nahm, der Hausknecht, der die Treppe fegte, Lieschen, die fette Schmante zum Kaffee für die Herrschaft sott, Dorchen, die Säbel über die Stufen rasseln hörte, alle liefen zusammen und starrten ihren unerwarteten Morgengast an. Nur Simeon blieb vollkommen ruhig. Sein Gesicht sagte in heiteren Zügen: Als die Zollbeamten eindrangen, verlor ich die Fassung, denn ich merkte gleich, wem es galt. Vor der Polizei fürchte ich mich nicht. Da habe ich Gott sei Dank ein gutes Gewissen. Mit der gerate ich in keine Misshelligkeiten. Pristav Schloss musterte die vor ihm Stehenden mit Kennermiene, ob einer oder der andere ihm etwa schon einmal durch die Hände gegangen sei. Erst als er darüber im Reinen war und sie sämtlich intakt gefunden hatte, sprach er seinen Wunsch aus, zu Herrn Oberältesten geführt zu werden, dem er alsbald die Forderung stellte, gesamtes Hauspersonal um sich zu vereinigen. Als die Versammlung vollzählig war, legte Schloss den Betroffenen ernstliche und eindringliche Fragen vor. Über ihren Umgang mit Iwan, über seine persönlichen Eigenschaften, über ihre Meinung von ihm, hauptsächlich über den Verlauf des gestrigen Abends. Außer den einzelnen Umständen, die dem Leser schon bekannt sind, wussten die Befragten nichts Neues zu sagen. Der gestrige Abend war vergangen wie gewöhnlich, nur dass Isaac und Simeon versicherten, länger als üblich bei ihrem Glase Punsch gesessen zu haben. Und der Hausknecht bestätigte, erst nach 11 Uhr durch Isaac geweckt worden zu sein, damit er dem forteilenden Iwan das Haustor öffne. Dass dieser gestern mehr als je von seines Herrn Gold im eisernen Kasten geredet und mit besonderer Lebhaftigkeit von dem Plane, sich in Narva freizukaufen, gefabelt habe, meinte Isaac, trotz aller Vorliebe für jenen, dem Pristav nicht verhehlen zu dürfen, und setzte noch ferner hinzu, er sei sehr ungeduldig gewesen, fortzukommen, habe über innere Angst und Unruhe geklagt, und Simeon habe ihn schier mit Gewalt zurückhalten müssen, dass er den vorrätigen Punsch vollends austrinken helfe. Simeon konnte das nicht leugnen, wiederholte jedoch mehrmals, dass nach seiner Ansicht Iwan durchaus nicht der Mensch sei, etwas Ungebührliches zu begehen, dass er sich vielmehr stets wie ein gutmütiger, treuherziger, sanfter Bursche gezeigt habe, ein Zeugnis, welches von allen bekräftiget, von Madame Singwald unterstützt wurde. Gleichwohl, sagte der Pristav achselzuckend, ist er es und kein anderer, welcher den armen Muschkin auf die grausamste, niederträchtigste Art ums Leben gebracht. Alle Anzeichen stimmen überein, er ist der Räuber, der Mörder. Der Mörder. Dies Wort fuhr wie ein Blitz unter die Versammelten, bis zu denen die Kunde der Schreckenstat natürlich noch nicht gedrungen war und die begreiflicherweise nur an einen Diebstahl gedacht hatten. Sie brachen in laute Wehklagen aus. Lieschen, Dorchen, sogar Madame Singwald schluchzten heftig. Isaac raufte sich den Bart, Simeon rang die Hände und klagte sich an, dass vielleicht sein Punsch dazu beigetragen, den Unseligen zu verwirren und seiner Sinne zu berauben. Der Priester tröstete ihn. Darüber machen Sie sich keine Vorwürfe, mein Lieber. Nicht im Rausche ist das Verbrechen geschehen. Im Gegenteil, längst vorbereitet und schlau genug berechnet war es. Auch ohne Ihren Punsch würde es verübt worden sein. Darüber bin ich im Klaren. Ihre Aussagen mögen fürs Erste genügen, bis sich später Veranlassung findet, dieselben vor Gericht zu wiederholen. Jetzt wollen wir ans Werk gehen. Und somit, Herr Oberältester, empfehle ich mich. Das Erste, was Pristav Schloss durch die Vernehmung der Singwaldschen Dienstleute aufmerksam gemacht veranlasste, war ein amtlicher Bericht nach Iwans Heimat. Denn dass der Mörder in jener Stupidität, welche mit pfiffigen Ränken der Bosheit nicht selten vereinbar ist, sich dahin wenden dürfte, ließ sich fast vermuten. Aber wenn er sich wirklich auf dem Wege zu seiner Mutter befand, konnte der Vorsprung, den er bis jetzt gewann, noch nicht bedeutend sein. Der erfahrene Beamte entwarf sich folgendes Bild. Nach 11 Uhr erst hat Iwan das Singwaldsche Haus verlassen. Eine Stunde wenigstens ist verstrichen, bis er das Fenstergitter gänzlich aus den Fugen brach und mit der Feile nachhelfend ablöste. Dann ist er eingedrungen, hat den Mord verübt, die eiserne Geldkiste durchs Fenster geschoben, diese Last wahrscheinlich auf einen Schubkarren geladen, mit Stroh, Heu oder Decken verhüllt. Und wenn er dies alles auch bis 2 Uhr zustande gebracht hätte, wo denke ich hin? Vor 6 Uhr konnte er ja die Festung unmöglich verlassen. Dann wird er jedenfalls hinausgezogen sein in den Wald. Wird dort die Kasse, wozu er den Schlüssel unter Muschkins Kopfkissen fortnahm, eröffnet? Wird so viel Gold, als er genügend meinte, in sein Wäschebündel versteckt? Wird den Überrest und die Papiere in der Kasse gelassen und diese in den Erdboden verscharrt haben? Um vielleicht später, wenn der Blutgeruch verflogen, das Andenken des Mordes vergessen ist, wieder danach zu suchen. Folglich, wenn ich mich rasch zu Pferde setze, jetzt ist's noch nicht Mittag, bei Gott, ich kann ihn noch einholen, vielleicht steht das Glück mir bei. Vorwärts auf die Straße nach St. Petersburg. Ein Jäger, der ein längst umschlichenes Wild verfolgt, ein Habsüchtiger, der einen sicheren Geldgewinn im Auge hat, ein Liebender, der seine Geliebte zu erreichen trachtet, was sind sie in ihrer leidenschaftlichen Erregung verglichen mit dem Beamten von Talent, Berufslust, Ehrgeiz, welcher die Spur eines großen Verbrechers aufsucht. Für diesen gibt es keine Beschwerden, keine Mühseligkeiten, keine Entbehrung, keine Furcht, kein Hindernis. Er achtet weder Gefahren noch Tod. Er sieht und hört nichts als sein vorgestecktes Ziel. Mag auch, wie in alles, was menschlich ist, eigennützige Selbstsucht, welche Belohnung oder Auszeichnung erstrebt, in solchen Eifer sich mischen. Immer bleibt er verehrungswürdig, weil er öffentlicher Sicherheit, weil er dem Bestehen geselliger Ordnung gilt. Von ihm durchglüht, sprengte unser Pristav, nachdem er noch zweckdienliche Befehle und Anordnungen für das Innere der Stadt zurückgelassen, der Richtung nach, die seine Ahnung ihm zeigte. Ihm war es nicht anders, als müsse er in jenen waldigen Hügeln, die er nächtlich mit dem neuen Polizeimeister durchstreift hatte, finden, was er suche. Triftige Gründe dafür wusste er sich, außer den schon erwähnten, eigentlich nicht anzugeben. Doch genügten dieselben, ihn anzuspornen und durch ihn sein mutiges Ross. Da ging es denn bald auf breitem Fahrwege, bald zur Seite, Hügel auf, Hügel ab, durch tiefen Schnee, durch sausende Tannen und Kiefern, vorwärts und wieder zurück. Das Pferd schien seines Reiters Absichten zu verstehen. Wo dichtes Gebüsch einen heimlichen Zufluchtsort verdeckte, brach es durch mit unermüdlicher Kraft. Dies währte einige Stunden, bis dem Reiter sein eigenes Treiben töricht vorkam. »Meine Hast hat mich blind gemacht«, sprach er zu sich selbst. Ich hätte sollen eine ganze Schar aufbieten. Was kann ich allein tun? Während ich hier mich und mein Pferd abhetze, mag der Schurke sicher wandern, wo ich nicht bin. Und dennoch trieb es ihn immer wieder zu einer gewissen Schlucht zurück, die ihm aus jener Nacht her noch im Gedächtnis geblieben war und wo er gegen seinen Chef geäußert hatte, das wäre so ein rechtes Versteck für Räuber. Er mochte etwa 5 bis 6 Werst von der Stadt entfernt sein, als er von einer unerklärlichen Macht getrieben nach jener Gegend hinlenkte. Schon am Eingange des abgelegenen Platzes erblickte er die den Schnee tief aufwühlende Bahn eines Rades und menschliche Fußstapfen, von denen aber schwer zu bestimmen war, ob sie nur einem angehörten oder ob mehreren, die vorsichtig gehend ihre Füße in die Spuren des Fuhrmannes gesetzt hatten. So schnell wie die Sträucher gestatten wollten, drang er in der Schlucht weiter vor, und kaum hatte sein Ross 50 Schritte zurückgelegt, als er eines Anblickes teilhaftig wurde, der seiner Brust einen weit durch die Waldung tönenden Ausruf des Erstaunens entlockte. Die Schubkarre, die eiserne Kasse, Stroh, Heu und eine Pferdedecke, welche den Raub umhüllt hatten. Alles, wie er es einige Stunden zuvor in seiner Einbildung gesehen. Doch kein Mensch dabei. Er kam also zu spät. Der Schlüssel steckte im Deckel der Geldkiste. Eiligst vom Pferde gleitend hob er diesen auf und fand nichts. Weder Papiere noch bares Geld. Vielleicht war der Räuber gestört worden. Vielleicht war er eben im Begriffe gewesen, die Kiste samt einem Teil ihres Inhaltes zu vergraben, hat er den Trab des nahenden Pferdes gehört und vorgezogen, alles mitzuschleppen, um einen noch entlegeneren Ort aufzusuchen. Vielleicht auch war Muschkins Reichtum gar nicht so groß gewesen, wie man ihn geschätzt, was bei so wunderlichen Sparern oft der Fall ist. Vielleicht befand sich der Mörder schon wieder auf der Straße. Eine Fieberangst überfiel den Priester. Seine Pulse hämmerten, sein Kopf drehte sich mit ihm, seine Sinne wirbelten, er fühlte sich der Raserei nahe. »Ich muss ihn haben«, schrie er und jagte dahin zurück, von wo er gekommen war. Nicht achtete er der Brombeerhecken, deren Zweige lang und glatt mit ihren Dornenstacheln sich in sein Gewand schlugen und es in Fetzen rissen. Er sprengte hindurch. Da befand er sich wieder auf der Straße und ließ den Schimmel ausgreifen. Einen halben Werst vor ihm zeichnete sich etwas auf dem hellen Schnee ab, wie die Gestalt eines Menschen. Das Pferd fühlte zum ersten Mal so heftig die Sporen in den Flanken und verdoppelte seine Anstrengungen. Der einsame Wanderer, ein Bündel auf dem Rücken, drehte sich ängstlich um und lief rascher. Jetzt hatte er den Priester verkannt, nun ergriff er mächtig die Flucht und rannte so schnell, dass der atemlose Gaul Mühe hatte, ihn zu überholen. »Ivan!« rief der Priester auf den Burschen nach, der gerade über einen tiefen Graben springen wollte, um den dichten Wald zu gewinnen. »Bleib stehen oder ich schieße dich nieder!« Ivan sah wohl, dass der Drohende kein Schießgewehr führte und wagte den Sprung, welcher gelang und ihn sogleich vor den Blicken seines Verfolgers hinter dicken Stämmen verbarg. Der Schimmel setzte nach. Nun begann die Jagd zwischen Bäumen hin und her. Wie eine Eichkatze wand sich Ivan, schlüpfte zwischen nah beisammenstehenden Stämmen durch, wo das Pferd daneben Bahn suchen musste und durch diese Verzögerung zurückblieb. Dann wieder verschwand er plötzlich in einem Gebüsche und zeigte sich erst wieder in der nächstfolgenden Lichtung. Der Priester schäumte vor Wut, sein Schimmel vor Ermattung. Dieser war dem Zusammenbrechen, jener dem Wahnsinn nahe. Da, eben noch zu rechter Zeit, ging der Wald in freies Feld aus. Jenseits des Ackers lag ein größeres Dorf. Ivan, auch schon besinnungslos, war so unklug, geradeaus zu fliehen, anstatt wieder in den Schutz der Bäume umzubiegen. Jetzt erreichte ihn die Gewalt. Der Priester friss ihn nieder in den Schnee, warf sich vom Pferde herab auf ihn, riss ihm den ledernen Gürtel, den der Russe trägt, vom Leibe, schnürte ihm die Hände auf dem Rücken zusammen, hing ihm sein Bündel um den Hals, band ihn an den linken Steigbügel fest und nachdem er mit einigen heftigen Schlägen des Säbelknopfes in den Rücken des zitternden Menschen seinem Zorn genügt hatte, ritt er im schärfsten Trabe, dessen der keuchende Schimmel noch mächtig war, den nächsten Häusern zu, unbekümmert, ob Ivan imstande sei zu folgen.